Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, fast täglich gibt es positive Meldungen aus der deutschen Wirtschaft. Die Arbeitslosenzahlen sind gesunken. Seit einigen Monaten ist jede Woche ab Freitag ein sogenanntes Videoblog der Kanzlerin im Netz abrufbar. Unter www.bundeskanzlerin.de erklärt Angela Merkel das jeweilige politische Thema der Woche und ihre Position dazu. Der Begriff Blog ist in Deutschland noch relativ neu. Vor gut einem Jahr fragte Günther Jauch in seinem TV-Quiz »Wer wird Millionär?« »Was ist ein Blog?« Doch auch der 50-50-Joker half der jungen Kandidatin nicht weiter. Sie musste passen. Damit gehört sie zur Mehrheit. Nach einer Studie eines Marktforschungsunternehmens können fast 2/3 der deutschen Internetnutzer mit dem Begriff Blog nichts anfangen. Anders in den USA. Dort lesen 32 Millionen US-Amerikaner regelmäßig Blogs, fand eine repräsentative Umfrage heraus. Von einer einheitlichen Einschätzung dieses Massenphänomens ist man in Deutschland noch weit entfernt. Revolution und Demokratisierung der Medienwelt jubeln die einen, Gerüchte schleudern und Zeitfresser meinen die anderen. Klar ist, irgendetwas passiert gerade im Internet. Aber was genau? Der Begriff Blog ist die Kurzform von Weblog, einem Kunstwort aus Web und Logbuch. Jeder Nutzer kann einen Weblog regelmäßig aktualisieren. Der neueste Beitrag steht immer an erster Stelle. Schaut man sich ein paar typische Weblogs an, hat man selten das Gefühl, an einer Revolution teilzunehmen. Texte, ein paar Bilder, eine Handvoll Links zu anderen Seiten und deshalb der ganze Wirbel. Das Innovative der Blogs liegt tiefer, als es zunächst den Anschein hat. Inhaltlich sind sie mit keinem anderen Medium zu vergleichen. Permanent verlinken Blogger amüsante Fundstücke und Artikel mit politischen Kommentaren. Sie verweisen auf Filmkritiken oder wissenschaftliche Analysen. Thematisch sind dabei keinerlei Grenzen gesetzt. Von banalsten Alltagsbeobachtungen über hochwissenschaftliche Betrachtungen bis zu bissigen Politkommentaren reicht das Spektrum. Katharina Borchert, Journalistin und Online-Chefin der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung, ist eine erfahrene Bloggerin. In Lissas Lounge beschreibt sie seit Jahren ihre ganz persönlichen Alltagserfahrungen. Was ist der Reiz daran, private, zum Teil sogar intime Geschichten zu veröffentlichen? Ich gebe nicht minutiös meinen Tagesablauf wieder und versuche auch nicht über mein Morgenmüsli zu schreiben, sondern schon so liebevolle, kleine, skurrile Alltagsgeschichten zu erzählen oder besondere Beobachtungen aufzuschreiben, in denen sich manchmal Leute wiederfinden, wo sie dann auch sagen, hey, ja stimmt, da habe ich lange nicht mehr drüber nachgedacht, aber das kenne ich auch, ich bemerke es nur einfach nicht mehr. Ich glaube, manchmal bin ich so ein bisschen das Mittagspausen-Entertainment der Versicherungsbranche. Ich sehe halt an meinen Seitenstatistiken, dass natürlich sehr viele Leute vom Büro aus auf meine Seite zugreifen und das so ein bisschen zu Erheiterung an trüben Bürotagen nutzen. Und ich kenne das ja von mir selber auch, wenn ich andere Blogs lese, dass mir manche Leute einfach ans Herz wachsen. Die müssen nicht jeden Tag irgendwas wahnsinnig Spannendes schreiben. Auch die beste Freundin hat nicht jeden Tag irgendwas Tolles zu erzählen. Trotzdem telefoniere ich gern mit ihr. Die enge Vernetzung ist es, welche die Blogwelt so dynamisch und explosiv macht. Egal, ob witzige Beobachtungen oder brisante Informationen. Texte und Hinweise verbreiten sich im weltweiten Netz so schnell wie das sprichwörtliche Lauffeuer. Diese Vernetzung ist es auch, die jene Blogging-Sphäre so interessant macht, meint der Berliner Medienwissenschaftler Norbert Bolz. Dabei gelte es, von den klassischen Standards des Journalismus Abschied zu nehmen. Nicht jeder Wahnsinn trifft auf Abermillionen offene Ohren, obwohl man oft das Gefühl hat, jede Paranoia findet ihre Community. Aber es ist eben doch nicht so, dass jeder Wahnsinn sofort zu einer Informationskaskade wird, sondern es gibt hier schon einen Wettbewerb um die Aufmerksamkeit der anderen Blogger, der anderen Internetteilnehmer. Und dieser Wettbewerb wird wahrscheinlich doch dafür sorgen, dass sich eine neue Form von Annäherung an die Wirklichkeit herausbildet. Tatsächlich unterscheiden sich Blogs in einem wichtigen Detail von herkömmlichen Netzpublikationen. Eine Kommentarfunktion erlaubt es jedem Leser, eine eigene Stellungnahme unter dem jeweiligen Blog-Eintrag zu veröffentlichen. Die redaktionellen Prozesse der Prüfung von Fakten und der Korrektur werden so auf die Leserschaft verlagert. Ganze Geschäftsmodelle, wie etwa jenes des Internet-Lexikons Wikipedia, funktionieren auf dieser Grundlage. Ich habe schon vor langer Zeit begriffen, dass meine Leser immer mehr wissen als ich, schrieb der amerikanische Autor und Journalist Dan Gilmore. Er hat das Manuskript seines Buches »We the Media« vollständig im Internet veröffentlicht und von den Lesern seines Blogs korrigieren lassen. Nachrichten müssen aufhören, ein Vortrag zu sein, sagt er. Stattdessen müssen sie eher einem Seminar oder einem Gespräch gleichen. Der Redakteur der US-Zeitschrift Business Week, Stephen Baker, geht noch weiter. Er sieht nur eine Möglichkeit, Unwahrheiten und Gerüchten in der Blogosphäre zu begegnen. Der beste Weg, ein gewisses Maß an Kontrolle über diesen Informationsfluss zu gewinnen, ist, dazu beizutragen. Seinen Lesern empfiehlt er: Lesen Sie ein Blog oder zwei und veröffentlichen Sie dort Kommentare. Besser noch, eröffnen Sie Ihr eigenes Blog. Vielleicht ist diese Forderung derzeit in Deutschland noch ein wenig fern der Wirklichkeit. Tatsache jedoch ist, Blogs üben vor allem auf jüngere Medienkonsumenten eine große Faszination aus. Authentizität geht vor Verlässlichkeit und seriöser Recherche. Geradezu ein Skandal für das journalistische Selbstverständnis der meisten Journalisten, meint Norbert Bolz. Dennoch, man wird sich mit dieser neuen Form der Kommunikation beschäftigen müssen. Norbert Bolz spricht von einer Art Parajournalismus, der sich im Internet entwickelt habe. Das sind eben nicht nur Privatkommunikationen, sondern das sind subjektive Meinungen und Stellungnahmen, die aber in die Weltöffentlichkeit hineingestellt werden. Vielfach bleibt sie virtuell, aber in vielen Fällen auch bildet sie Communities, sie bildet Informationskaskaden und sie wird zu einer immer schärferen Konkurrenz zu den klassischen Formen des Journalismus und unseren vertrauten Formen von Öffentlichkeit. Und wenn es Öffentlichkeit bildet in einer ganz neuen Weise, dann müssen wir wohl auch sagen, dass hier der Journalismus auf seinem eigenen Feld eine harte Konkurrenz bekommen hat. Und in der Tat, selbst wenn einzelne Weblogs nur über eine Handvoll Leser verfügen, tausende von Blogs können schnell einen enormen Aufmerksamkeitsstrom erzeugen und auf die klassischen Medien einwirken. Auch Deutschlandradio Kultur und der Deutschlandfunk haben Weblogs auf ihrer Internetseite dradio.de geschaltet, mit großer Resonanz. In der heißen Phase des letzten US-Präsidentschaftswahlkampfes im Jahr 2004 präsentierte der CBS-Nachrichtenmoderator Dan Rather in der Sendung 60 Minutes Dokumente, die belegen sollten, dass George W. Bush seinen Militärdienst geschwänzt hatte. Nur 9 Minuten später, noch während die Sendung lief, tauchten in Blogs erste Zweifel an der Echtheit dieser Papiere auf. Die Blogger betätigten sich daraufhin als Amateurdetektive. Einer kannte einen Spezialisten für alte Schreibmaschinen. Ein anderer war Experte für Militärformulare. Ein dritter machte vor, wie schnell man solche Dokumente mit Hilfe des Schreibprogramms Word nachbauen kann. Der Sender musste einige Wochen später einlenken und sich bei Bush entschuldigen, was schließlich zum vorzeitigen Abgang des Star-Moderators Dan Rather beitrug. Dennoch, die Blogs und klassischen Journalismus in einen Topf zu werfen, sie quasi auf eine Stufe zu stellen, das geht vielen Journalisten zu weit. Einer, der von den Blogs gar nicht viel hält, ist Thomas Leif. Leif ist Fernsehchefreporter des Südwestrundfunks und Vorsitzender des Vereins Netzwerk Recherche, der sich um mehr Qualität im Journalismus bemüht. Leif meint, dass zumindest was die deutschen Blogs angeht, das Thema derzeit eher überbewertet werde. Und zwar aus folgendem Grund. Erstens, das, was wir in Blogs heute haben, ist überwiegend private Kommunikation. Es ist zweitens im Wesentlichen eine Form von digitalem Tagebuch und selten geprüft oder abgewogen oder analysiert. Unter Journalismus versteht man ja, dass man Daten, Materialien, Informationen gewichtet aus der Kompetenz des jeweiligen Journalisten und das dann entsprechend veröffentlicht. Blogs, so wie sie heute in der Massenerscheinung sind, haben eine andere Qualität. Man gibt in Anführung seinen Senf zu einem Thema dazu, man erläutert seine private Position und das sind zwei verschiedene kulturelle Phänomene. Und insgesamt habe ich den Eindruck, dass viel darüber geschrieben wird, auch über den großen Wert der Blogs, aber wenig analysiert wird, was es wirklich am Ende bringt. Auf den Hitlisten der am meisten angeklickten Blogs finden sich immer wieder eine Handvoll derselben Namen. Riesenmaschine, Ehrensenf, Spreeblick oder auch Bildblog. Das mit 50.000 Lesern erfolgreichste Blog in Deutschland. Sie alle unterscheiden sich von den anderen Blogs durch eine Reihe besonderer Kriterien. Erstens sind die Macher meist selbst journalistische Profis. Sie sind oft zu zweit, zu dritt oder haben eine Reihe von Mitarbeitern. Und sie verfügen über eine ganz konkrete Idee, welche publizistische Nische sie besetzen wollen. ähnlich einem Magazingründer, der sich genau überlegt, welches Projekt am Kiosk noch fehlt. Darüber hinaus sind diese Blogger hauptberuflich für ihr Internetprojekt tätig und wollen in nicht allzu großer Ferne davon leben. In einem Erdgeschossbüro im Berliner Stadtteil Kreuzberg befindet sich Bildblog, ein Projekt der beiden Journalisten Stefan Niggemeier und Christoph Schultheiß. Bildblog ist sozusagen der Shootingstar unter den deutschen Blogs. Die Idee der Macher ist, jeden Tag die Fehler, Übertreibungen oder auch Fälschungen der Bild-Zeitung zu analysieren. Und das ist das Erstaunliche. Jeden Tag gibt die Bild-Zeitung Stoff für Korrekturen, Kommentare und Kolumnen, erklärt Christoph Schultheiß. Es gibt verschiedene Wege, wie wir sozusagen zu den Geschichten kommen. Das eine ist tatsächlich, dass wir die Bild-Zeitung intensiv lesen. Jetzt in den 2 Jahren haben wir auch eine gewisse Erfahrung, wenn wir Geschichten angucken, zu sagen, die kommen uns merkwürdig vor. Da sollte man mal irgendwie sich die genauer angucken. Das andere ist natürlich, dass wir von Anfang an ja unsere Leser auffordern, uns sachdienliche Hinweise zu schicken per Mail. Das wird auch nach wie vor sehr gut genutzt. Wir recherchieren das danach und sagen da dann im Zweifelsfall auch, das ist was, wo dann ein Eintrag bei uns draus wird, dann allerdings immer mit Dank an den sachdienlichen Hinweisgeber unten drunter, damit er auch nicht zu kurz kommt. Übertreibungen, Falschdarstellungen, all das wird mit schöner Regelmäßigkeit jeden Morgen auf den Schreibtisch geliefert, sagt Christoph Schultheiß. Neben den alltäglichen kleinen Fehlern, die in jeder Zeitung auftauchen, sei bei der Bild-Zeitung festzustellen, dass viele der Fehler im Bild oder der irreführenden Darstellung so ist, dass man nicht mehr unterstellen kann, dass das auf Schlamperei beruht, sondern dass es quasi bewusste Desinformation des Lesers ist. Das sind immer Geschichten, die mich besonders emotional aufregen. Trotz des großen Erfolgs von Bildblog können die beiden Macher noch nicht von ihrer Arbeit leben. Zwar haben sie kürzlich eine professionelle Werbeagentur mit der Akquise von Werbung beauftragt, aber dennoch ist die Werbewirtschaft bei der Schaltung noch zurückhaltend. Erstaunlich angesichts des Erfolgs der Seite. Weblogs seien für die Werbeindustrie eben noch Neuland, meint Christoph Schultheiß. Möglicherweise hat das damit zu tun, dass denen weniger große Glaubwürdigkeit oder sowas unterstellt wird und dass man da eher vorsichtig ist. Ich glaube, da gibt es noch sehr viel zu tun. Wir natürlich als erfolgreichstes deutsches Blog haben da natürlich auch eine gewisse Vorreiterrolle, um zu sagen, vielleicht muss man da eben daran arbeiten, zu zeigen, dass Weblogs auch durchaus seriös sein können und natürlich auch eine gute Plattform, um da Werbung zu platzieren, die uns natürlich dann letztlich finanzieren könnte. Doch bis es soweit ist, macht Bildblog erst einmal mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen auf sich aufmerksam. Die Bild-Zeitung hatte im Sommer vergangenen Jahres ihre Leser dazu aufgerufen, per Handy und Digitalkamera Schnappschüsse von Prominenten, von Unfällen oder kuriosen Situationen zu machen. Bürgerjournalismus. Jeder ist sein eigener Chronist der Ereignisse. Eine problematische Aktion. Ist doch das Eindringen in die Privatsphäre von Prominenten oft Gegenstand von Prozessen. Bildblog hat daraufhin seine Leser aufgerufen, als subversiven Racheakt den Bild-Chefredakteur Kai Diekmann zu fotografieren. Knips den Kai, so das Motto der Aktion. Und schon gingen eine ganze Reihe Fotos in der Redaktion ein. Aber nicht nur die Bild-Zeitung setzt auf den sogenannten Bürgerjournalismus. Auch die Net-Zeitung bedient sich ihre Leser, um auf neue interessante Geschichten zu kommen. Die Net-Zeitung gehört nach Spiegel Online zu den meistgelesenen professionellen Internetmedien in Deutschland. Sie erscheint ausschließlich im Netz. In der eigens geschaffenen Rubrik Reader's Edition schicken Leser täglich bis zu 10 neue Texte. Mit der Reader's Edition bedient die Net-Zeitung gewissermaßen die Kluft zwischen den völlig unzensierten Blogs und der klassisch redigierten Zeitung aus der analogen Welt. In der Reader's Edition darf zwar im Prinzip jeder schreiben, dennoch gibt es Regeln. Ehrenamtliche Moderatoren redigieren die Texte, machen Änderungsvorschläge und halten Kontakt zu der immer größer werdenden Zahl der Autoren. Solveig Grote ist Projektleiterin der Reader's Edition. Also es ist schon eine sehr breite Palette. Wir haben ja im Prinzip so die klassischen Ressorts, Politik, Wirtschaft, Web und Technik, Sport und jetzt sind es auch ein Kulturressort und eigentlich zu all diesen Ressorts bekommen wir Artikel zu ganz verschiedenen Themen. Also man kann gar nicht so einen Schwerpunkt ausmachen. Die Bandbreite ist sehr groß. In der Tat liest sich die Reader's Edition wie ein wildes Potpourri aus allen nur erdenklichen thematischen Ecken. Ein Artikel über Korruption in Italien steht neben Buchrezensionen. Eine Besprechung des Films Das Parfüm taucht da auf oder ein Reisebericht aus Mexiko. All das ist durchaus nicht schlecht geschrieben, aber die Texte haben einen sehr subjektiven Blick. Ausgewogenheit ist nicht Sache der Hobbyautoren. Das müsse aber auch nicht unbedingt sein, meint Solveig Grote. Das kommt auf das Thema und es kommt auf den Text an. Wenn es eben als Bericht gedacht ist, dann sollte er natürlich auch wertfrei sein. Das bekommen die Autoren dann auch so mitgeteilt, wenn das nicht so sein sollte. Auf der anderen Seite, gerade vielleicht zu politischen Themen, bekommen wir sehr viel Kommentare, die aber auch als solche gedacht sind. Und dann ist es, glaube ich, eine sehr schöne Ergänzung auch zu dem sehr nachrichtlichen Inhalt der Netzzeitung selber, dann zu sehen, dass die Leser diese Themen aufgreifen, aber eben gern kommentieren wollen. Bei der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung in Essen versuchen die Verantwortlichen ebenfalls, die beiden Welten miteinander zu verbinden. Zum einen die Blogs, zum anderen den klassischen Journalismus. Für die Online-Chefin Katharina Borchert ist das derzeit der wohl spannendste Job der Republik. Sie beobachtet bei immer mehr Redakteuren einen Umdenkprozess. Weil natürlich, und das ist ja nicht nur bei uns im Haus so, dass andere Zeitungen ja schon auch längst implementiert, dass gewisse Funktionalitäten, die besonders lange schon in Blogs bekannt sind, wie zum Beispiel die Kommentarfunktion, dieses unmittelbare Leserfeedback ja zunehmend auch auf Zeitungsauftritte übertragen wird. Und das ist was, was wir natürlich auch machen werden. Und das ist sicherlich was, was für klassische Printredakteure eher ungewohnt ist. Denn erfahrungsgemäß ist die Zahl der Kommentare ungleich viel höher als die Zahl der Leserbriefe, die zu einem Thema eingehen. Es ist natürlich eine viel unmittelbarere, ungefilterte Form des Feedbacks. Ich persönlich halte das für einen sehr spannenden Umdenkprozess, der aber definitiv stattfinden wird und den sicherlich nicht alle mit demselben Enthusiasmus sehen, wie ich das tue. Noch ist bei vielen Journalisten die Skepsis groß angesichts der neuen Entwicklung. Und das, obwohl der Internetblog per se zunächst einmal weder etwas Schlechtes noch etwas Gutes ist. Es komme auf die Ausgestaltung, auf Seriosität und solide Recherche an, meint Thomas Leif. Wenn im Frühjahr das neue Telemediengesetz in Kraft treten wird, unterliegen die Blogs einer stärkeren Kontrolle als bisher. Auch die Blogger müssen dann ein Impressum veröffentlichen und sich zur Trennung von Werbung und ihrem eigenen Text verpflichten, wie jedes andere redaktionelle Medium auch. Im Gegensatz zu den Mainstream-Medien scheint die Welt der Blogs als eine schier grenzenlose, ungefilterte Spielwiese. Ich glaube, dieser Trend wird zunehmen und ich persönlich hoffe natürlich als Journalist in der Richtung, dass wir qualifizierten Bürgerjournalismus in etablierten Medien haben und dass wir auch qualifizierte Blogs haben, die sich Mühe geben, die Substanz eines Themas auch für eine große Audienz zur Verfügung zu stellen, aber nicht jetzt sozusagen ihre privaten Kleinigkeiten und Wehleiden und so weiter der Welt mitzuteilen. Also das ist sicherlich die größere Gefahr der Beliebigkeit und dagegen müssen wir was tun.